Kundgabe 5161. Empfangen am 30.06.1951. Kraft der Fürbitte. Die Kraft der Fürbitte für die Verstorbenen sollet ihr allen denen vermitteln, die von euch gegangen sind, ganz gleich, in welchem Reifegrad ihr sie wähnet. Denn sie benötigen alle noch Kraft und sind dankbar für jede Hilfe. Es ist ein beglückendes Bewusstsein, Seelen aus der Tiefe emporgeholfen zu haben. Und ihr werdet das erst richtig erkennen, so ihr selbst im jenseitigen Reich angelangt seid und die Not sehet, in der viele Seelen schmachten, weil sie ohne Fürbitte sind, weil sie keinen Menschen auf Erden haben, der ihrer in Liebe gedenket und ihnen die Kraft zuwendet, die sie benötigen, um aufwärts zu steigen. Es ist ein ungeheurer Eifer, in dem die Seelen schaffen, so wie sie nur einmal die Kraft der Liebe erfahren haben und nun diese Kraft nützen. Doch der erste Anstoß muss ihnen gegeben werden, eben durch liebende Fürbitte von Seiten der Menschen, weil diese am ehesten sie berührt und ihre Gedankenrichtung wandelt. Diese Fürbitte muss aber bewusst geleistet werden, das heißt, in dem Vorsatz, den Seelen zu helfen in ihrer Aufwärtsentwicklung. Ihr Menschen sollet wissen, dass eure Fürbitte von Wert ist und sollet nun euch mit der Not der abgeschiedenen Seelen vertraut machen und aus liebendem Herzen ein Gebet emporsenden, um Kraftzuwendung für diese Seelen. Und diese Kraftzuwendung werden sie dann sicher erfahren und auch die Liebe dankbar empfinden, die ihnen galt und sie zu gleicher Liebe veranlasst, die nun auf ihre Umgebung ausstrahlt und wie ein schwaches Licht wirket, das allen Seelen wohltut. Ihr Menschen könnet so unsagbar erlösend euch betätigen, so ihr nur den Willen habt, Not und Leid zu lindern. Denn dieser Wille treibt euch zum Gebet, das aus dem Herzen kommt und das allein nur erlösende Kraft hat. Alles, was ihr tut, müsstet ihr bewusst tun, nicht als äußere Form oder Lippengebet. Denn dieses hat keine Wirkung, weil der bewusste Hilfswille nicht tätig ist. Nur die Liebe erlöset, das soll euch immer wieder gesagt werden. Mit Liebe erreichet ihr unvorstellbar viel. Ihr könnet durch liebende Fürbitte so viel strahlendes Licht in die Dunkelheit hineintragen, dass sich dort viele Seelen zusammenfinden und von dem Lichtstrahl berührt werden, immer mit dem Erfolg, dass das Gefühl der Liebe auch in ihnen erwacht und sich betätigen will. Liebende Fürbitte ist ein ungeheurer Kraftstrom, der seine Wirkung niemals verfehlen wird. Schließet alle eure Lieben in diese Fürbitte ein. Rufet sie in Gedanken zu euch und sagt ihnen, dass ihr ihnen helfen wollet und dass sie still und widerstandslos eure Hilfe annehmen sollen. Belehret sie in Gedanken, dass es auch für sie einen Aufstieg gibt, so sie sich der Kraft bedienen wollen, die ihr ihnen durch Fürbitte zuwendet. Und weiset sie stets zu Jesus Christus hin. Einer nur kann sie erlösen, und dieser eine ist nur durch die Liebe zu gewinnen. Darum stellet ihnen vor, dass sie mit der ihnen vermittelten Kraft wieder helfen sollen den Seelen, die gleichfalls in großer Not sind. Dass dieses Liebeswirken an jenen Seelen sie immer näher führt zu Jesus Christus, der dann alle zu sich zieht in größtem Erbarmen und sie einführt in das Reich des Lichtes. Habt ihr einer Seele verholfen zur rechten Anwendung der ihnen zugehenden Kraft, dann ist ihr Aufstieg gesichert, dann ist die Willensschwäche und Kraftlosigkeit gewichen und sie strebt eifrig zur Höhe und zieht zahllose Seelen mit sich hinauf, weil sie ihre Erkenntnis nun auch jenen vermittelt und also eine einzige rechte Fürbitte ungeahnten Segen nach sich zieht. Ihr Menschen auf Erden, unterschätzet nicht die Kraft der Fürbitte, Doch denket immer daran, dass sie aus liebendem Herzen kommen muss, um wirklich kraftspendend zu sein. Und schließet alle eure Lieben ein, denn sie benötigen alle noch Kraft und danken es euch ewiglich, so ihr ihre noch schwache Kraft vermehret und ihrer in Liebe gedenket. Amen.